Nummer 6. Kommen Sie ins schöne Österreich. Besuchen Sie Salzburg im Westen des Landes, die Heimatstadt des berühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart.